Die weiße Dame von Rougemont. Die Ruine von Rougemont wird von einer weißen Dame heimgesucht. Diese weiße Dame zeigt sich bevorzugt Kindern oder jungen Mädchen. Sie spricht sie mit einer sehr sanften, aber auch sehr traurigen Stimme an. Dabei gibt sie ihnen die Aufgabe, sie im Namen der heiligen Mutter Gottes und der heiligen Katharina zu befreien, was ihnen große Schätze einbringen soll. Eines Tages sah ein kleines Mädchen aus dem Dorf, wie die weiße Dame im Schotter der Ruinen nach etwas suchte. Die weiße Dame sprach sie an. »Komm her, kleine Johanna, ich kenne dich nun schon seit geraumer Zeit und ich weiß, dass du mutig genug bist, um mich retten zu können. Hast du Mitleid mit mir? Ich bin doch so bedauernswert.« »Aber ja doch, schöne Dame, ich habe Erbarmen und mache, was sie wollen, solange es meiner ewigen Seligkeit nicht schadet.« »Sei beruhigt, junges Kind, ich werde nichts von dir verlangen, das dir in irgendeiner Weise schaden könnte. Du musst an einem Freitagabend wieder hierher kommen. Wenn die Glocke 11 Uhr schlägt, wirst du folgende Worte laut rufen. Heilige Maria, Mutter Gottes und heilige Katharina, beschützt mich. Danach wird ein feuerspeiender Drache auf dich zurasen. Du brauchst aber vor ihm keine Angst zu haben. Das Einzige, was du machen musst, ist, in seinen Schlund zu greifen und unter seiner Zunge einen goldenen Schlüssel herauszuholen. Nimm so dann diesen Schlüssel und geh die Treppen der Ruine herunter. Am Ende eines Flurs wirst du eine Tür sehen, die mit dem Schlüssel geöffnet werden kann. Alle Schätze, die sich dort drin befinden, darfst du behalten, bis auf den mit Edelsteinen besetzten Messkelch. Diesen wirst du dem Priester der Gemeinde bringen. Zum Zeitpunkt der ersten Messe, die er mit dem Kelch abhält, werde ich frei sein.« Das Kind gehorchte, aber als der Drache auftauchte, konnte es nicht den Mut finden, um das Biest zu bekämpfen, also flüchtete es. Während seiner Flucht hörte es die weiße Dame stöhnen. »Oh, mein Gott, jetzt bin ich für ein weiteres Jahrhundert gefangen.«